Kundgabe 949. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.6.1939. Notwendigkeit der Naturkatastrophen. Streiter Gottes. Mein liebes Kind, es ist die Zeit gekommen, da du für mich wirken sollst auf Erden. Es ist ein gewaltiges Geschehen im Anzug, und es ist keinerlei Möglichkeit für den Erdenmenschen, diesem Geschehen zu entfliehen oder es unbeachtet zu lassen. Selbst der verstockteste und glaubensloseste Mensch wird in seiner bisherigen Anschauung stark erschüttert werden, denn er erlebt nie Dagewesenes. Und an alle Ohren wird der Verzweiflungsruf der Menschen dringen, die mitten in diesem Erlebnis stehen. Sie werden um Rettung beten, doch ich kann ihr Gebet nicht erhören. Sollen doch Tausende und Abertausende sichtbar mein Walten erkennen und umkehren zum Glauben an Jesus Christus als Erlöser der Menschheit. Und so will ich, dass sich in aller Stille vereinigen meine Getreuen, dass sie inmitten der abtrünnigen Welt stehen wie eine Mauer und sich für meinen Namen einsetzen, um anhand des unabwendbaren Geschehnisses hinzuweisen auf meine übergroße Liebe und Barmherzigkeit. Ich erwähle daher auch meine Streiter selbst, und ich will, dass sie zu mir stehen in aller Treue und Ergebenheit. Es wird ein völlig neues Gesetz die Menschen bestimmen sollen, mich aus ihrem Empfindungsleben auszuschalten. Welch ein törichtes Beginnen! Wo die Menschheit meine Streiter vernichten oder unschädlich machen will, dort stehe ich selbst und fülle die Lücken aus. Und ich sondere folglich alles Unbrauchbare in solchen schweren Zeiten ab. Ich lasse auch keinen von meinen Streitern ohne Schutz. Doch wie ich komme, das soll dir nicht gesagt werden. Aber ich komme unverhofft und in jeder Verkleidung. Wer mich in sich hat, wird mich erkennen. Und ihm will ich mich auch zu erkennen geben. Und so will ich auch dich bedenken mit aller Kraft und dir Folgendes zu denken geben. Unterbrechung.